Schönheit lässt mich frieren, ihre Bleichheit macht mich schweigen. Draußen geht der Frost mit schwerem Schritt vorbei. Sie trägt Eis auf ihren Lippen, Reif kriecht hoch an Fensterscheiben. Und ich seh das Schiff der Königin am Kai. Sie hat mich zu sich befohlen, ist gekommen, mich zu holen. In ihr Reich hinter den Meeren, tief im Schnee. Und so sehr ich mich auch fürchte, vor dem Land aus Eis und Schweigen, heut Nacht sticht das Schiff der Königin in See. Und der Kompass zeigt nach Norden. Ich kehr zurück zu dir, meine Schnee. Befohlen, ist gekommen, mich zu holen. Heute Nacht ruh ich mich in ihren Armen aus. Das Vergessen legt sich wieder wie ein Schleier auf mich nieder. Meine Winterbraut bringt mich zurück nach aus. Und der Kompass zeigt nach Norden. Betreten, zu den Eisheiligen beten, und dann leg ich meinen Kopf in ihren Schoß. Schnee fällt mitten in mein Herz, sie lässt mich nie mehr los. Und der Kompass zeigt nach Norden, wo ich zu Hause bin. Ich kehre zurück zu dir, meine Schneekönigin, denn der Kopf.